Dein königliches Walten bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich hab euch heute was mitgebracht. Und jetzt müsst ihr mal raten, was das ist. Ist gar nicht so einfach. Was ist das? Bitte lauter. Ich gehe noch mal eben hier durch. Wo ein Schlauch angeschlossen wird. Ein Ventil, sagt der Heinrich. Ist auch nicht ganz einfach. Ich bin ja gemein. Ich bin ja wirklich gemein. Das ist nur ein Teil. Aber dieses Teil, zu diesem Teil gehört noch was dazu. Das habe ich euch am Anfang nicht gezeigt. Aber jetzt. Das sieht aus wie eine Schraube, ist ein Gewinde dran. Ja. Wie eine Schraube aus Holz. Eine Schraube aus Holz. Aha. So, und jetzt passiert Folgendes. Irgendwie passt das hier rein, und dann dreht man, und dreht man, und dreht, und dreht, und das war's dann. Was ist das Ganze denn jetzt nun? Immer noch nicht. Was habe ich denn hier? Eine Nuss. Ein Nussknacker, genau. Und zwar ist ja ganz einfach. Man dreht das Ding auf. Jetzt weiß ich nicht, ob die Nuss da reinpasst. Was hast du denn da für große Nüsse mitgebracht? Extra, damit du sie zeigen kannst. Aber da ist auch noch eine kleine. Ja. Die passt da besser rein. Ja, alles klar. So, also, haben wir eine kleine Nuss. Die stecken wir da rein und dann hört doch mal. Ah! Ja, das ist jetzt peinlich. Ich muss nicht peinlich sein. Ich weiß nicht, wie alt die schon ist. Also. Ah! Da war's, da war's. Ich werde sie auch nicht essen, aber die soll schon uralt sein. Ja. Ein Nussknacker. Es gibt ja auch Nüsse. Da brauchen wir keinen Nussknacker dazu. Erdnüsse zum Beispiel. Aber ihr kennt wahrscheinlich das hier besser. Aus dem Hause Knorren. Ein echter knorrischer Nussknacker. So. Wenn man die Frucht der Nuss essen will, dann muss man erstmal die Schale knacken. Und dazu braucht es, je älter das Zeug ist, umso mehr braucht man dazu die Kraft. Ist ja nicht wie ein Ei, da kann man ruhig mal hinschmeißen, da passiert nichts. Nüsse sind ja bekanntlich sehr hart. Da kann man mit der Hand, kann man da nicht viel machen. Man kann vielleicht draufschlagen mit dem Hammer, aber wird auch nicht so das Wahre sein. Und wenn ich mir dann überlege, diese großen Nüsse, diese Kokosnüsse, da gibt es keinen Nussknacker für. Da muss man schon das Beil nehmen oder aufschlagen. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und habe, das wusste ich auch noch nicht, gesehen, es gibt sogar ein Nussknackermuseum. Habt ihr das gewusst? Nee, ich auch nicht. Ein Nussknackermuseum. Wo kann das anders sein? Natürlich in Bayern. In Bayern? In Bayern. Bestimmt. Ja, ja, ja. Aber dieses Nussknackermuseum, das ist in Bayern. Und zwar in Neuhausen. Wo das liegt, weiß ich auch nicht. Was meint er denn, wie viele Exemplare da stehen? Also, dreimal dürft ihr raten. Wer fängt an? 200. 200. Weiter. Laut, ich habe nicht verstanden. Nochmal. Das ist zu hoch, meint sie. Zu hoch? Ja. 150, so. Was habt ihr? Hier, wie sie sagte, glaube ich nicht. Mehr? Weniger. Weniger? Nee, das sind mehr. 300? Ja, Heinrich, jetzt schlagen wir was vor. Ja. Unterschiedliche? Ja, natürlich. Unterschiedliche, klar. Heinrich, komm, komm raus. 1000. Oh. Der beste Rater ist der Heinrich. 4334 Exemplare von Nussknackern gibt es. Der größte, jetzt will ich euch nicht weiter raten lassen, der größte hat eine Höhe von 10,10 Meter. Also größer als das Haus. Für eine Haselnuss? Die funktionieren. Riesig. Und der kleinste, mit dem man aber wahrscheinlich keine Nuss knacken kann, 4,9 Millimeter. Da muss man schon eine Lupe nehmen. Das ist natürlich ein Modell. Mal so am Rande. Wann habt ihr denn die letzte Nuss gegessen? Schon lange her, ne? Ja, bei mir auch. Ich habe also festgestellt, je älter man wird, umso weniger isst man Nüsse. Woran das wohl liegen mag? Weil die Zähne... Ja, genau. Die Zähne wollen nicht mehr mitmachen. Das heißt, sie machen zwar noch mit, aber dann muss man sie dann nachher... Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja, dann ist vorbei. Da muss man sie rausmachen und säubern. Naja, ich kenne das alle. Müsste eigentlich schon hier sitzen, aber ist noch nicht so weit. Um Nüsse zu knacken, braucht man in der Regel Kraft, viel Kraft. Und wenn man das dann geschafft hat, und die sind nicht ein paar Jahre alt, dann schmecken die Nüsse oder sagen wir besser der Kern richtig gut und die Nüsse sind sogar noch sehr gesund. Manchmal, ich will ja nicht nur über Nüsse sprechen, wird unser Glaube mit so einer Nuss verglichen. Der Glaube kann manchmal eine ganz harte Nuss sein oder uns eine harte Nuss auflegen. Aber wenn man erst mal erkannt hat, was in dem Glauben ist, dann tut er mir gut. Dann gibt er mir Kraft und ich möchte davon noch mehr haben. Die Nuss, ein Bild für unseren Glauben. Und das nicht nur, weil beide, eine Nuss und auch der Glaube, uns manchmal viel Mühe kosten, um daran zu kommen, sondern weil sie uns auch noch sehr gut tun. Nehmen wir mal die halbe Nuss. Die halbe Nuss. So, die halbe Nuss, das ist die halbe Nuss, eine Nussschale. Die sieht so aus wie ein kleines Bötchen. Und man sagt ja auch zu einem kleinen Schiff, einem kleinen Bötchen, das ist wie eine Nussschale. Wir wissen alle, dass man mit einer solchen Schale vielleicht mal auf dem See paddeln kann, in Gifhorn oder auch mal so ein Stück an der Aller. Natürlich nicht jetzt, wo das Wasser so hoch ist, aber normalerweise kommt man da nicht weit mit. Kommt ein Sturm auf, dann wird es schnell umkippen. Diese Nussschale wird von Wellen überspült und geht dann unter mit Mann und Maus. Auch das ist ein Bild für unser Leben, für unseren Glauben, dass wir immer wieder neu Stürmen, Lebensstürmen ausgesetzt sind, dass einem manchmal im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser bis zum Halse steht, dass das Wasser über den Kopf die Wellen zusammenschlagen und dass man das Gefühl hat, richtig unterzugehen. Und auch Menschen, die nicht mehr an ihn denken, in solchen Situationen werden die Menschen plötzlich fromm und schreien nach Gott. Wo bist du? Warum hast du mich vergessen? So hilf mir doch. Damals in den beiden Weltkriegen, in den Schützengräben, wo die Kugeln nur so gepfiffen haben, wo man jederzeit sterben konnte, da haben viele Soldaten, die vorher nicht einmal die Hände gefaltet haben, dann zu Gott gerufen, Herr, hilf uns. Aber es gibt auch Menschen, die fragen nach Gott und wenn es dann schwierig wird, wenn Probleme kommen, dann beten sie eben nicht. Da ist dann nicht viel zu holen. Wie ist das mit den Jüngern? Haben die immer gebetet? Auch nicht immer. Wir kennen die Geschichte im Garten Gethsemane. Da sind sie eingeschlafen. Und da gibt es eine andere Geschichte, wo die Jünger sich überlegen, hat Jesus eigentlich noch was für uns übrig? Sind wir ihm vielleicht egal? Im Markus-Evangelium, dort steht eine Geschichte, die von Menschen berichtet, die meinen, dass sie Jesus egal sind. Das waren besondere Menschen, das waren die Jünger, die doch tatsächlich glaubten, Jesus hätte sie verlassen. Wir finden diese Geschichte natürlich im Neuen Testament bei Markus 4. Und am Abend desselbigen Tages sprach er zu ihnen, also Jesus, zu seinen Jüngern, lasst uns an das andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boote war. Und es waren noch andere Boote da. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und da weckten die Jünger Jesus und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und Jesus sprach zu den Jüngern, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Es war Abend. Jesus saß mit seinen Jüngern am See Genezareth. Sie alle waren sehr müde. Viele Menschen waren zu ihm gekommen, auch jetzt ließen sie ihm keine Ruhe. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir wollen ans andere Ufer fahren. Da stiegen sie ins Boot und fuhren hinaus über den See Genezareth. Und Jesus nahm sich ein Kissen und legte sich hinten in das Boot und schlief ein. Es war ein schöner, ruhiger Abend. Die Sterne leuchteten, die Wellen plätscherten leise und der Wind blies sanft in die Segel. Doch plötzlich, ganz plötzlich, zog ein Sturm auf. Müsste man ja normalerweise sehen, so ein Sturm. Aber das ist das Schlimme am See Genezareth, der liegt ja unterhalb des Meeresspiegels. Und wenn dann von den Bergen ist er rundum mit Bergen versehen, wenn dann die heißen Winde kommen, die dann auf das Meer, auf das See Genezareth fallen, dann gibt es innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, gibt es gefährliche Fallwinde und da gibt es einen Sturm, im Handumdrehen ist er da. Und wenn da ein kleines Fischerboot reinkommt, dann gibt's schon echte Seenot. Und das war hier der Fall. Wasser dringt ein. Die Jünger kamen in unmittelbare Lebensgefahr. Der Himmel wurde ganz schwarz, es stürmte und brauste und vielleicht zerriss noch ein Segel. Die Wellen tobten und schlugen ins Boot und es drohte zu sinken. Ist es da ein Wunder, wenn man da ganz, ganz große Angst bekommt? Sie klammerten sich ans Boot. Sie waren echte Wasserprofis, die Fischer, die genau wussten, was jetzt passieren kann. Darum hatten sie auch Angst. Und dann schrien sie um Hilfe. Konnte denn Jesus nicht helfen? Wo ist er denn? Was ist denn mit ihm? und der Jesus, inmitten des wilden Sturmes, schläft er. Tief und fest. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Und die Jünger, die machen den Herrn wach. Aufstehen! Herr, hilf uns, siehst du das denn nicht? Wir gehen unter. Ist dir das denn so egal, was mit uns passiert? Und da öffnete Jesus die Augen. Er sah den Sturm, der um ihn tobte. Er sah, dass die Jünger in Lebensgefahr waren. Und er sah vor allen Dingen die Angst der Jünger. Und dann stand er auf, hob seine Hand drohend gegen den Sturm und rief laut über die Wellen: Schweig und seid still. Und von einer Sekunde zur anderen war es dann auch so. Es war ganz still, der Wind legte sich, die Wellen wichen zurück. Das Schiff glitt nach wenigen Minuten wieder ruhig über das Wasser, als wenn vorher nichts gewesen wäre. Jesus, warum habt ihr solche Angst? Ich bin doch bei euch. Was ist denn los mit eurem Vertrauen? Die Jünger waren sprachlos. Ja, sie hatten, normalerweise muss mir keine Angst mehr haben, aber sie hatten Angst. Und sie flüsterten erschrocken: Was ist das für ein Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Mit einer Nussschale über den See Genezareth. Hilflos waren sie dem Sturm ausgeliefert. Nicht einmal der Mensch, auf den sonst Verlass war, diesem Jesus, der war im Moment nicht greifbar. Er war zwar da, aber er schlief. Und dann wohl das Beste, was sie machen konnten, Gottes Sohn um Hilfe bitten. So ist es auch schön beschrieben in Psalm 107. Auch von Menschen, die in Seenot geraten sind. Das ist so klassisch, das ist so großartig, das möchte ich mal eben kurz lesen. Psalm 107. Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder auf dem Meer, wenn er sprach und ein Sturmwind erregte, und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, die da zum Herrn schrien in der Not, und er führte sie aus den Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war. Und er sie zum gewünschten Land brachte, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an Menschenkindern tut. Genau so ist es auch bei den Jüngern abgelaufen. Und bei uns? Ich habe manchmal den Eindruck, je älter ich werde, umso stärker habe ich den Eindruck, dass ich auch in einem Boot sitze und dass manchmal Wirbelwinde von allen Seiten kommen, die Wellen hochgehen und in mein Lebensboot schlagen. Und wenn es nur so eine ganz kleine winzige Zecke ist, die mir das Leben schwer macht. Und wenn wir uns in der Politik, in der Zeitung umsehen oder Nachrichten hören, was wir da mitbekommen von Leid, von Mord und Totschlag, von der Weltwirtschaft, von der Umwelt, die immer mehr kaputt zu gehen scheint, ungeahnte Gefahren. Was tun wir Menschen in unserem kleinen Boot? Stimmen wir das Klagelied an? Lassen wir uns bange machen? Sollten wir vielleicht sagen: Gott, warum tust du nichts dagegen? Dem, der Wind und Wellen gehorchen, der wird da auch darüber richtig urteilen und alles zum Guten bringen. Und wenn ihm schon Wind und Wellen gehorchen, dann ist er doch auch sicherlich Herr über unsere großen und kleinen Zipperleins. Und wenn wir dann aus der Gefahr gerettet werden, was machen wir dann? Vergessen wir das Ganze ganz schnell? Oder sind wir dem Herrn dankbar? Wir alle sind in einem Alter, wo es manchmal ganz nett stürmen kann. Und Sie haben alle schon ganz große Stürme miterlebt, die ich so noch nicht erlebt habe. Ich bin Jahrgang 48 und ich kenne in meinem Land nur Frieden. Bei euch ist das anders. Ihr habt andere Zeiten erlebt. Aber wenn man sich bei Jesus festhält, dann weiß man, dass die Seelen nicht betroffen sind. Wir haben es ja gelernt, wir haben es ja geglaubt. Gott ist da. Gott ist da, auch wenn wir seine Kraft manchmal nicht so spüren. Und wenn Menschen uns verlassen, plötzlich nicht mehr da sind, dann denkt man, schläft Gott? Gott hat nicht geschlafen in unserem Leben. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht, so heißt es, voller Hoffnung und voller Gewissheit in einem Psalm. Und weiter, der Herr behüte dich. Manchmal tut es schon gut, wenn wir uns so alte Psalmen in Erinnerung rufen. Sie sagen uns, weißt du, was du damals erlebt hast? Das haben andere vielleicht noch vor sich, aber du hast es erlebt und durchgestanden. Auch wenn du nahe dabei warst, aufzugeben, zu verzagen, aber dann hat Gott doch eingegriffen im Leben und gezeigt, dass es weitergeht. Auch wenn diese Psalmverse, die ich gerade gelesen habe, sich so anhören, als wäre im Augenblick keine große Gefahr. Meistens konnten die Menschen immer nur in der Rückschau von der Bewahrung Gottes reden. Ohne seine Hilfe hätten sie es nicht geschafft. Wäre mein Gott nicht gewesen, hätte mich sein Antlitz nicht geleitet, wäre ich nicht aus so mancher Angst genesen. So heißt es in einem Lied. Und dann im Nachhinein, da fragt man sich, warum habe ich mich damals eigentlich so aufgeregt? Was war es, was mich umgetrieben hat? Der Herr ist doch da. Ich hätte eigentlich viel ruhiger bleiben können. Aber wir haben das nicht so in unserer Hand, wie wir es vielleicht gerne möchten. So wie es damals die Jünger auch nicht in der Hand hatten. Sicher waren sie für einen Moment beschämt, als Jesus sie fragte, wo ist denn euer Vertrauen? Aber ich stelle mir vor, dass sie dann doch mit der Zeit vielleicht auch gesagt haben, Herr, du hast unser Vertrauen ganz nett auf eine harte Probe gestellt. Aber Gott sei Dank, im rechten Moment warst du dann da. Es ist gut, wenn wir Menschen solche Erfahrungen machen. Im rechten Moment ist Gott da, auch dann, wenn ich nicht mehr mit ihm rechne. Es gibt immer wieder neu, aber auch die Erfahrung oder das Wissen oder das Denken, der ist mir so fern. Ich sehe ihn nicht am Werk. Und wenn er wirklich am Werk ist, dann kann ich ihn trotzdem nicht erkennen, was er mit mir im Sinn hat, wo er mich hinführt. Und das sind dann die Momente, in denen der Glaube zur harten Nuss wird, wo man sich manchmal auch die Zähne ausbeißen kann. Aber solche Momente gehören zum Leben mit Jesus dazu, so wie die Stürme zum See Genezareth gehören. Trost finden wir in solchen Situationen immer nur dann, wenn wir auf Jesus blicken. Lasst uns deshalb auf Jesus schauen und ihn wahrnehmen. Als er bei seinen Jüngern im Boot war, da erwachte er im richtigen Augenblick und konnte dem Sturm Einhalt gebieten. Vor allen Dingen will er aber auch den Jüngern Vertrauen lernen. So dürfen wir auch heute noch bedingungslos vertrauen, nicht nur weil er uns in den Gefahren bewahren und erretten will, sondern vor allen Dingen, dass wir durch seine Liebe wieder neue Menschen werden. Er hat uns das ewige Leben versprochen. Und er nimmt uns in seine Schule, damit der Glaube stark wird, damit wir selbst selig werden und durch unser Zeugnis anderen zur Seligkeit helfen. Jesus nimmt uns wie damals seine Jünger in seine Jüngerschule und fragt uns immer wieder, habt ihr noch keinen Glauben? Er tut es, damit wir täglich immer wieder neu mehr Vertrauen lernen. Ist das kein Trost? Ist das keine Gnade, in seine Schule gehen zu dürfen? Und wenn wir von ihm zugerüstet und verändert werden, dann werden wir auch das Leben, das ewige Leben, so leuchtend klar vor Augen haben, dass uns die Stürme, dass uns die äußere Not und Bedrohung kaum noch erschrecken kann. 11 der 12 ersten Jünger haben das gelernt. Sie sind durch viel Trübsal hindurch gegangen, haben den Glauben bewahrt und bezeugt, viele von ihnen sogar bis zum Märtyrertod hin. Wir lernen, nicht das ist Gnade, dass Gott uns vor jeder Not und jeglichem Leid bewahrt, sondern dass er in seinem Sohn Jesus Christus bei uns ist, dass er uns zum Glauben zurüstet, zum ewigen Leben. Möge Gott uns nicht untergehen lassen. Möge er uns immer wieder neu, neuen Glauben schenken, neues Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das sorgt auch dafür, dass auch wenn wir in einer kleinen Nussschale sitzen, wir sicher ans Ziel kommen. Und deshalb lasst uns bei Jesus in die Schule gehen. Amen. Ja, Herr Jesus, hab Dank. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du alle Zeit da bist. Dass wir zu dir kommen dürfen, wenn uns irgendetwas bedrückt. Wenn wir uns so fühlen, als wenn wir in einer kleinen Nussschale sitzen und der Sturm uns durchschüttelt. Ja, Herr, wir können zu dir kommen und können dir alles sagen und dürfen gewiss sein, dass du bei uns bist, dass du uns bewahrst, dass du uns Halt und neue Kraft schenkst. Danke für diese Gewissheit, danke für deine Liebe und dass du immer für uns da bist. Ja, Herr Jesus, hilf, dass auch wir da sind, wenn du uns rufst. Und vergib auch, wo wir vielleicht nicht deinen Weg eingeschlagen haben, und hilf uns, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Danke, dass du uns auch in der kommenden Woche wieder beistehen willst und uns Kraft schenken willst, ja, uns einfach führen und leiten möchtest. Danke für deine Liebe. Amen. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen und nicht von deiner Seite zu weichen. Seine schützenden und segnenden Hände hüllen dich ein, so kannst du sicher deinen Weg gehen. Gottes Segen wünsche ich Ihnen allen. Dankeschön.